WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Die beginnt wie immer am Montag mit einer freien Themenrunde. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder mit mir diskutieren wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Wir fangen sofort an mit John. John ist 27. Guten Morgen, John. Hallo, Domian, ich grüße dich. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich hatte es ja letzte Woche schon mal versucht gehabt. Mein Thema ist, ich wohne in Berlin. Ja. Und nebenan von uns ist seit letzten Jahres November eine Asylbewerberunterkunft. Mhm. Wo fange ich an? Das Problem, also nebenan ist, heißt wie weit weg von dir ungefähr? 5 Meter entfernt. Ach so, also ganz nah. Direkt nebenan, ja. Asylunterkunft. Also, wie viele Leute wohnen da? Also gedacht war es für 500 Personen. Also und jetzt letzter Stand waren 630 sollen da drin wohnen. Also überfüllt. Ja, kann man so sagen. Mhm. Und ja, das Problem ist halt, dass es halt extrem laut ist. Mhm. Und ich muss sagen, also unser Grundstück von unserem Wohnhaus und dem Heim trennt halt an einen Zaun. Ja. Und ein Hinterhof, sage ich mal, ein großer Hof. Und die Zäune, die da halt die Asylbewerberunterkunft umringen, da spielen die Kinder halt immer Fußball und schießen halt immer die Bälle daran. Und das ist halt extrem laut, ne? Und es fängt halt morgens an, am Wochenende zum Beispiel oder an Feiertagen, sind die Kinder natürlich früh wach und die Geräuschbelästigung denn ausschließlich von den Kindern? Nicht nur, also das ist das Extreme, aber es sind halt auch die Erwachsenen, überwiegend halt die Männer, die halt der Meinung sind, dass sie halt nachts halt zwei da rumgrillen müssen oder sich unterhalten müssen oder telefonieren müssen, was weiß ich. Also wir haben halt auch schon mehrfach die Polizei gerufen, weil es halt nicht mehr aushaltbar war. Also ihr als Nachbarn fühlt euch belästigt? Extrem, ja. Weil so die normalen Verhaltensregeln nicht eingehalten werden. Genau. Also wir hatten angefangen, auch mit der Heimleitung zu sprechen. Versucht halt, da irgendwie eine Lösung zu finden. Mhm. Zwecks des Fußballspielen jetzt zum Beispiel, weil der Hof ist halt extrem groß. Und wir haben halt versucht, zum Beispiel vorzuschlagen, ob die nicht halt weiter nach hinten spielen gehen können. Mhm. Was halt auch schon einen Unterschied macht vom Lärmpegel her. Und es hieß halt dann immer, ja, wir versuchen und wir bemühen uns, aber im Endeffekt ändert sich gar nichts. Mhm. So, nächster Punkt ist, also die Heimleitung, wie gesagt, die kommt halt auch immer sehr kooperativ rüber und möchte, dass wir hier ein friedliches Miteinander leben haben. Mhm. Und aber dann muss ich als Beispiel nennen, das war so um die Mittagszeit auch und die eine Heimleitung hat ihr Auto halt auf diesem Hof geparkt. Und macht dann den Kofferraum auf und hier lautstark Helene Fischer an, ne? Also wo ich mir dann auch denke, tolles Vorbild, ne? Für die anderen. Da war aber jetzt die Heimleitung schuld dran, oder wie? Ja, aber ich meine nur jetzt, sie liefert halt kein gutes Vorbild, weil Tage danach, nachdem das passiert ist, haben die Personen, die da halt leben, auch ein Radio auf dem Hof gestellt und dann extrem laut angemacht. Ah, ich verstehe. Du kritisierst letztendlich das Fehlverhalten der Heimleitung, weil sie ein falsches Vorbild ist, ein schlechtes Vorbild. Ja, und das Problem ist halt, dass wir wirklich mehrfach die Woche da rübergehen und weil halt immer ein Problem da ist. Ne? Also es geht halt immer um die Lautstärke. Mhm. Geht es nur um das Problem, dass es zu laut ist? Ja, das ist das größte Problem. Ja, ein kleines Problem, was auch noch halt immer wieder vorkommt, ist halt mit dem Müll. Also auf diesem Hof befinden sich halt auch die Mülltonnen, wo sie halt ihren Müll entsorgen können. Und es kommt halt häufiger vor, dass der Müll entweder außerhalb dieses Hofes einfach, also in unserer Wohnstraße sozusagen, abgestellt wird, hingeschmissen wird. Und naja. Ich meine, das ist natürlich auch das Problem, wenn man eine Flüchtlingsunterkunft mit so vielen Menschen mitten in ein Wohngebiet pappt. Und wenn die Flüchtlingsunterkunft dann auch noch überfüllt ist, dann ist es ja fast schon vorhersehbar, dass es Konflikte gibt mit den Anwohnern. Ja, das Problem ist, dass da war vorher eine Firma drin und wir wurden ja auch letztes Jahr eingeladen, bevor die Asylbewerber da eingezogen sind, zu einer Bürgerversammlung, und da hieß es dann auch, dass das Gebäude halt, weil es halt im Wohngebiet ist, eigentlich auch gar nicht dafür gedacht war. Aber das Gebäude hat sich halt angeboten dafür, weil da halt auch viele Personen reinpassen, sag ich mal. Und ja, dadurch... Sag mal, du äußerst jetzt diese Kritik. Du bist 27 Jahre alt und es besteht natürlich immer die Gefahr, wenn man sich zu sehr kritisch darüber äußert, dass man schnell... in eine Ecke gestellt wird, von wegen, du bist rechts und du bist ein Gegner der Flüchtlinge und der Flüchtlingspolitik. Wie siehst du das? Wie empfindest du das? Es ist traurig. Das Problem ist, also unsere Nachbarn, also mit denen wir uns ja auch gut verstehen, die waren halt auch schon drüben und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir gleich beim ersten Mal irgendwie die Polizei gerufen haben und irgendwie Anzeige erstatten wollen. Nee, überhaupt nicht so. Also wir haben es versucht, auf einem guten Weg irgendwie mit der Heimleitung zu sprechen, was dann aber nicht möglich war. Also sie hat immer Versprechungen gemacht, wir versuchen eine Lösung zu finden, was ist passiert. Also wie viel Mal habt ihr versucht, mit der Heimleitung zu reden? Oh Gott, also ich habe es ehrlich gesagt nicht gezählt. Also sehr oft? Wir hatten auch die Telefonnummern ausgetauscht, zum Beispiel, wenn was ist, kann man sie sofort anrufen. So, jetzt habe ich aber das gemacht, dass meine Nummer halt sichtbar war und irgendwann hat sie dann bei mir nicht mehr abgenommen. Und meine Nachbarin zum Beispiel, die ruft halt unbekannt an und da geht sie ans Telefon. Ne? Also, wie viele Leute sind das denn bei dir da im Haus oder in der Umgebung, die sich belästigt fühlen, außer dir? Oh Gott, also aus meinem Haus stimmt 13 Mietparteien, würde ich jetzt mal schätzen, aber wie gesagt, das ist ja auch die ganze Straße. Also was John, wir jetzt auch ich finde, dass man natürlich so eine Kritik äußern kann und das hat mit rechts und links gar nichts zu tun. Nee. Ich finde, dass man das als Bürger darf und sollte auch. Wenn diese Heimleitung nicht reagiert, dann würde ich mich an eurer Stelle an den Bezirksbürgermeister wenden. Ja, das haben wir jetzt auch gemacht. Ja, das ist eine politische Geschichte und das muss auf eine politische Ebene gehoben werden. Man kann auch die Presse einschalten, man kann vielleicht eine Zeitung informieren oder den Rundfunk in Berlin, was auch immer. Also ich finde schon, dass man dann auch diese Schritte gehen kann. Allen soll da daran gelegen sein, dass es ein friedliches Miteinander gibt. Ja, das wollen wir auch alle. Also, und ein friedliches Miteinander heißt, dass man sich an Regeln halten muss. Das ist ja fast schon eine Plattitüde, aber wenn das nicht funktioniert, muss man das halt nochmal sagen. Und dann muss die Heimleitung dafür sorgen, dass das gewährleistet ist. Das ist deren Pflicht. Wenn sie nicht nachkommt, dann muss ein bisschen Druck gemacht werden. Wie gesagt, unser nächster Schritt ist jetzt halt auch, der Bürgermeister hat sich uns angenommen, hat sich das angehört. Er wird sich jetzt auch nochmal ein Bild machen von der anderen Seite, sag ich mal, von der Heimleitung aus. Und wir hoffen, dass wir dann gemeinsam ein Gespräch führen und sollte das nicht... In welchem Bezirk ist das denn eigentlich in Berlin? In Spandau. In Spandau, okay. John, dann hoffe ich, dass ihr da eine friedliche und gute Lösung finden werdet, alle miteinander. Dass ihr gut leben könnt und dass auch die Flüchtlinge da würdig und menschenwürdig leben können. Genau. Und dann müsste das klappen. Okay. Aber ich finde es wirklich auch ein bisschen, mich würde es auch ärgern an eurer Stelle, dass die Heimleitung nicht dafür sorgt. Das ist deren Job einfach, das zu organisieren. Ja, auf jeden Fall ist ärgerlich, Ich drücke die Daumen, dass es gut ausgeht. Ja, super, bedanke mich. Lieber John. Dass das Gespräch noch geklappt hat. Ja, alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Ebenso, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Und hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, hallo Domian. Hallo Wolfgang. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich den Jakobsweg gegangen bin. Ab 1. April. Und vorher habe ich aber meine Wohnung komplett aufgelöst und wollte mal aus diesem deutschen System raus. Und schwierig habe ich mir gedacht, dass es wird, aus der Krankenversicherung rauszukommen, weil das ist ja hier in Deutschland eine Pflichtveranstaltung. Ja. Und da kommt man nur raus, wenn man die eigene Wohnung auflöst. Das musste ich erstmal nach langem Hin und Her bla bla mit der Krankenkasse so rausfinden. Um Gottes Willen, warum willst du aus der Krankenversicherung raus? Warum ich da raus bin? Ja. Sei doch froh, dass du eine hast. Nein, weil ich ja mal wie Jesus alles irgendwie auflösen wollte und dann eben den Weg gehen wollte. Also den Jakobsweg richtig. Aber du hast ihn doch schon, du bist ihn doch schon gegangen. Ja, ich rede ja von, bevor ich ihn gegangen bin, was da. Ja, ja, okay. Ja, okay. Aber vielleicht kann man es auch ein bisschen übertreiben, dass man so wie Jesus, das waren ja ganz andere Zeiten. Aber erzähl erstmal nacheinander. Bist du denn dann rausgekommen aus der Krankenversicherung, nachdem du die Wohnung aufgelöst hast? Ja, da bin ich rausgekommen und dann habe ich mich aber beim ADAC krankenversichert, also eine Auslandskrankenversicherung für 2 Monate. Ja, das ist aber auch nicht konsequent. Dann muss der ADAC, zu Jesus Zeiten gab es auch keinen ADAC. Ja, wenn du so willst, also man muss ja nicht ganz blöd da, also ich wusste ja nicht, was mir auf dem Jakobsweg passiert. Es kann immer sein, dass man sich da ein Bein bricht und dann ist es echt blöd, wenn man nichts hat. Ja, aber deswegen verstehe ich nicht, dass du vorher dann auf Biegen und Brechen raus wolltest aus deiner Krankenversicherung. Ja, weil ich dann ja Geld bezahlen müsste, wenn ich nicht in Deutschland bin. Das ja, gut, nicht aber über welchen Zeitraum reden wir? Wie lange bist du auf dem Jakobsweg gegangen? Ich bin jetzt immer noch auf dem Jakobsweg. Ach, du bist also immer noch? Du bist Moment, für mich persönlich, der Spanische ist abgeschlossen. Ja. Und jetzt suche ich ja nach einer Wohnung. Und mein Jakobsweg ist beendet, wenn ich eine Wohnung gefunden habe. Und dann gehst du wieder in die Krankenversicherung rein? Richtig. Na, das war ein bisschen umständlich alles, oder? Jetzt häng dich doch nicht an der Krankenversicherung so auf, schon mehr. Ja. Na, es ist so eine seltsame Konsequenz, die mir nicht so einleuchtet. Aber egal. Wie war es auf dem Jakobsweg? Ja, ich bin da mit dem Flugzeug bis Santander geflogen und ich hatte echt Flugangst, wenn die Maschine da so durch die Wolken, richtig steil durch die Wolkenwand bricht und dann von oben siehst du die Wolkenwand richtig schräg, irgendwie so psychedelisch war das. Mhm. Und ja, dann bin ich in Santander gelandet und da muss ich mich erstmal zurechtfinden, weil ich konnte kein Wort Spanisch, erstmal in das Dorf. Habe ich erstmal so eine Alberge gesucht. Alberge, so heißen die Unterkünfte in Spanien. Mhm. Und die erste, die hat mich gleich verkackeiert. Da musste ich 20 Euro für eine Übernachtung ohne Frühstück, ein kleines Bier habe ich bekommen, weil der Mann von der Frau, die ich da getroffen habe, eben Bier, also eine Bierkneipe hat. Mhm. Und da habe ich Paella mir bestellt mit leeren Muscheln. Das war natürlich auch ein Touristen-Map. Ja. Und so bin ich dann langsam da reingekommen und mein Rucksack war 13 Kilo, Kilo schwer und dann bin ich losgegangen am nächsten Morgen. Und bis nach Compostela, da habe ich dann 1 Monat für gebraucht. Mhm. Und nach einer Zeit, also am Abend bist du immer in so einer Alberge, das ist da gut verteilt, dass du immer was zum Schlafen bekommst und dann lernen wir dann auch Leute kennen. Aber prozentual gesehen sind die meisten, die den Jakobsweg laufen, sind Deutsche. Ach. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Aber Moment, ich bin nicht den normalen, den Harpe Kerkeling so angepriesen hat, gegangen. Mhm. Ich bin den Nordcamino gegangen, das heißt immer am Atlantischen Ozean vorbei. Ah, wie toll. Wie viele Kilometer insgesamt bist du dann gewandert, gepilgert? Also, wenn ich bis Compostela zähle, waren das 800 Kilometer. Und dann nicht bin schlecht. Ich da von. Bitte? Nicht schlecht. Ja. Ja. Und dafür habe ich 1 Monat gebraucht und dann bin ich nach Porto in Portugal, heißt die Stadt Porto, da bin ich mit dem Bus hingefahren und da war ich dann 3-4 Tage und da habe ich alleine auch nochmal ein paar Kilometer gemacht. Dann danach bin ich nach Lissabon, weil da meine Schwägerin geboren ist, da wollte ich mir das mal angucken, wie das da ist. Bist du von Porto nach Lissabon gegangen? Um Gottes Willen, nein, da hatte ich die Schnauze voll vom Gehen und da bin ich mit dem Bus gefahren. Ah, und dann von Lissabon zurück nach Deutschland? da bin ich dann geflogen. Also weil in Spanien war es sehr regnerisch und da habe ich gehört, dass es in Deutschland das beste Sonnenwetter ist und ich laufe dann in Spanien rum, wo es regnet an. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Aber ich meine, du wolltest ja genau wie Jesus wandern und der hatte auch keinen Bus. Domian. Nein, aber es geht doch um die Erfahrung, die man macht. Was ist für dich jetzt die wichtigste Erkenntnis in dieser Erfahrung gewesen? Dass die Erkenntnis ist, dass der Jakobsweg ein innerer Weg ist. Mhm. Und der liebe Gott hat die Natur nur so schön gemacht, damit die Pilger nicht so schwer haben. Damit die Bilder es nicht so schwer haben? Damit die Pilger nicht Pilger so schwer nicht so schwer haben. Ah ja. Naja, also kannst du sagen, dass was es dir spirituell gebracht hat? Spirituell hat er mich stärker gemacht. Ich bin noch frecher geworden und selbstbewusster auch. Und ich habe, wir waren ja teilweise mit einer Gruppe unterwegs, wo 12 Mann dabei waren. Mhm. Und jeder wird irgendwie gespiegelt auf dem Weg. Und die Probleme, die man in sich hat, die kommen da hoch. Mhm. Und das war bei mir auch so. Ich habe bei mir auch was erkannt. Was hast du erkannt, was du vorher noch nicht wusstest? Ich habe erkannt, dass ich zum Beispiel, wenn ich Menschen sehe, ich habe ja 11 Jahre lang meditiert und da habe ich erfahren, dass man in andere Menschen so tief reingucken kann, wie man in sich selber reingucken kann. Mhm. Und das findest du wahrscheinlich wieder kritikfähig, aber... ich versuche es gerade nur zu verstehen. Nein, natürlich, das sind ja ganz individuelle Dinge, die jemand erlebt beim Pilgern, die man auch manchmal schwerlich so in Worte fassen kann, was da mit einem passiert ist und was man erlebt hat. Richtig, das ist ja beim Meditieren auch so. Ja, ganz genau. Du kannst das genau. Schöne und oder was du da innerlich erlebst, das geht nicht in Worte zu fassen. Sag mal, Wolfgang, jetzt hast du deine Wohnung aufgegeben und dann hast du wieder eine neue Wohnung gesucht in Deutschland. Na, ich bin da jetzt dabei, die Wohnung weiter für mich eine Wohnung zu suchen und ich habe bisher noch keine gefunden in Köln. Ich wollte eigentlich nach Köln, da eine Wohnung, weil ich Mediengestalter bin, Musiker, Autor, Schriftsteller, hin und her. Aber es ist so schwer. Ich bin jetzt im Obdachlosenstatus. Ärgerst du dich schon, dass du deine alte Wohnung aufgegeben hast? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte das ja so. Hat das für dich spirituell wirklich eine Wirkung gehabt, dass du nun zu Hause keine Wohnung mehr hattest? Ja, ich finde schon. Man geht offener auf die Menschen zu. Und eins muss ich dazu sagen, als ich dann wieder nach Deutschland kam, da habe ich auch durch Aachen bin ich dann gegangen, da habe ich auch einen gesehen mit dem Rucksack und Pilgerstab, da dachte ich, den spreche ich mal an. Mhm. Und wollte fragen, gehst du auch den Pilgerweg? Und er dann, was willst du von mir? Und gleich mit dem Stock so gegen mich in Abwehrhaltung. Mhm. Da habe ich gewusst, ich bin wieder in Deutschland. Mhm. Also das ist, wenn du in Spanien warst und da sind ja so viele internationale Leute begegnet, kommst du nach Deutschland, das ist mir in Spanien nicht passiert, die ganze Zeit nicht, kommst du nach Deutschland und dann ist hier so ein Schreckensgespenst nach dem Motto Rechte und Linke mit der Pegida und das ganze Problem, das hat in Spanien... Die Leute beschäftigen sich da mit ganz anderen Sachen. Ja. Wir wollen das Ausland mal nicht verherrlichen. Wir haben auch in den anderen europäischen Staaten Probleme mit rechtsorientierten Parteien. Wir haben die Randerscheinungen sind da genauso erschreckend wie bei uns. Also ich habe das ja gemerkt in Holland, also in Amsterdam, wo ich war, da ist ein Rechtsruck unwahrscheinlich. In Österreich ist ein Rechtsruck. Überall geht das ja irgendwie jetzt nach rechts. Du konntest dir die Zeit nehmen, weil du Freiberufler bist. Das habe ich gerade so daraus gehört, was du gesagt hast. Nein, ich habe einen Prozess geführt, wodurch ich etwas geerbt habe, weil auf der Beerdigung von meiner Mutter habe ich erfahren, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Das war so ein Doppelschlag für mich. Mhm. Also ziemlich heftig. Und dann bin ich angefangen, dem nachzugehen. Also ich musste erst meinen Stiefvater gegen meinen Stiefvater Prozess führen. Okay, aber über diesen Weg bist du dann an etwas Geld gekommen und konntest das dann finanzieren, oder? Richtig, ja, genau. Okay. Der Jakobsweg ist eigentlich nicht billig, muss man sagen. Ja, genau. Was hat das dir, der du bescheiden, wie alle Leute leben da bescheiden, die meisten zumindest, was hat das gekostet für dich? Aber wenn ich das so hochrechne, würde ich sagen 2000 Euro. Mhm. Also du musst ja überlegen. Inklusive Flug? Ja, inklusive ja. Flug. Mhm. Weil Flug, ich meine, da haben mich Leute auch für kritisiert, dass ich jetzt mit, obwohl man darf ja keine Werbung machen, aber es gibt eine Fluglinie, die ziemlich billig ist. Mhm. Und ja, ich bin eigentlich sehr sparsamer Mensch. Mhm. Achte auch, dass ich da nichts Horrendes ausgebe, wenn die Preise übertrieben sind. Mhm. Also teilweise war das, dass die Pizza da 10, 15 Euro ja, kostet. Ist ja, ist natürlich auch viel Nepp dabei. Ja. Ja. Ja, klar, sicher. Lieber Wolfgang, dann wünsche ich dir, dass du dich wieder gut eingliedern kannst hier in Deutschland. Ja, ich kann noch eins sagen. Bitte. Und zwar, ich muss ja jetzt jede Nacht für eine Übernachtung für mich sorgen. Da war ich jetzt am Wochenende bei den Leuten, die dagegen Braunkohleabbau in, wie heißt das denn, im Hambacher Forst protestieren. Mhm. Mhm. Und da habe ich dann übernachtet und habe da ganz interessante Menschen kennengelernt. Und das fand ich bemerkenswert, wie die da miteinander umgehen. Und okay, das wolltest du noch sagen? Das wollte ich noch sagen. Sehr gut. Weil toi, toi, toi für die Wohnungssuche, Wolfgang. Ja, danke dir. Und auf dass du lange etwas von dem erleben, was du dort einsammeln konntest, dass das noch lange nachwirkt für dich. Okay. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss, Wolfgang. Ciao. So. Ihr Lieben, hier ist Jessie. Jessie ist 32. Guten Morgen, Jessie. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Jessie, grüße dich. Und was geht's bei dir? Hi, und zwar folgendes, ich bin Zweifachmutter und ich habe mich gefragt, ob das so in Ordnung ist, ob man Beziehungen so als Mutter führen darf. Also ich habe, man muss dazu sagen, zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern. Wie alt sind deine Kinder? 7 und 3, Mädchen, Junge. 7 und 3? Mhm. Mhm. Und die Tochter, die hat vom Vater, von mir, also vom Sohn quasi mitgekriegt, dass halt Streit auch mal sein kann. Das war aber ziemlich heftig. Also sie hat nicht viel mitgekriegt, aber sie hat gemerkt, ich bin natürlich traurig und alles. Also richtig, das war ganz schlimm mit dem. Aber also du hast sie hat Streit mitbekommen von dem Vater von dem Jungen. Genau. Ja, okay. Genau. Und mit dem du aber nicht mehr zusammen bist. Genau, von dem habe ich mich getrennt. Mhm. Und danach war ich wieder in einer Beziehung und das war eigentlich ganz in Ordnung. Die ging auch recht lang. Ja. Aber eben war dann halt so, dass dass man da trotzdem natürlich als Kind, das kriegt man mit Streit, oder dann ist halt die Person auch wieder weg, wenn sie mal lange da war. Mhm. Ne? Und das ist dann für die Kinder halt auch eine Trennung. Und das habe ich auch ganz lang gemerkt. Die Kleine, die war dann, die Größere quasi, die war dann auch schon traurig und hat öfters gefragt. Und das ist dann für mich als Mutter dann natürlich auch. Ach so, so meinst du das? Da stellt sich die Frage, die fast eine moralische Frage, kann ich das meinen Kindern zumuten, wenn ich alleinerziehende Mutter bin, dass ich wechselnde Beziehungen habe? Ja, auch wenn sie vielleicht länger gehen oder gerade dann ist es vielleicht schlimm. Ja, wobei die Chance ja auch besteht, wenn das Glück zuschlägt, dass das sehr lange Beziehungen sind. Mhm. Ne? Das kann ja auch sein. Du musst dich ja nicht zwangsläufig nach ein, zwei Jahren schon wieder trennen von deinen Freunden. Ja, das stimmt auch. Aber also meine spontane Regung, Gefühlsregung, Jessie, war, ja, ich finde, dass eine alleinerziehende Mutter auch das Recht hat, Beziehungen zu führen. Und wenn diese Beziehungen dann vielleicht nicht lange halten und die Kinder das mitbekommen, dann ist das eben Teil des Lebens, was Kinder dann auch erfahren müssen. Mhm. Da muss man Streit ist denn zum Beispiel zumutbar? Also ich habe jetzt natürlich selber drauf geachtet, Entschuldigung, wenn ich dich da so unterbreche, aber das ist auch so, wie viel Streit darf ein Kind dann mitbekommen? Dass man sich streitet, das ist ja normal, das sollte ein Kind, finde ich, auch mitkriegen, aber wobei diese Frage stellen sich natürlich auch Eltern, alle, die zusammen sind. Genau. Ja, okay, ja. Ja gut, ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Ja, ich meine, das Problem haben Tausende, Hunderttausende von Pärchen, die Kinder haben. Auch da finde ich, das alles ist immer das Mittelmaß. Natürlich sollten Kinder nicht den heftigsten Streit mitkriegen und große Aggression. Also es wird auf keinen Fall eine Tür geknallt oder sowas. Also sowas würde ich gar nicht zulassen. Ja, aber in einer gewissen Weise, dass Kinder... Ich auch zurück, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit jemandem streiten würde. Da halte ich mich einfach selber zurück, bis ich die Person gegangen habe. Und dann beruhige ich mich ja auch, ne? Also, ja, aber ich finde, da bist das auch da bis zu einem gewissen Maße auch Kinder da Spannungen mitkriegen sollen, dürfen, können zwischen Erwachsenen. Man kann die Kinder ja nicht in eine rosa-rote Wattewelt einpacken. Ja, eben, das sehe ich auch. Das ist also ja auch. Ich lasse meine Kinder auch frei herumlaufen. Also ich sage auch immer, jeder erzieht mein Kind mit. Jeder, der auf mein Kind trifft, erzieht mein Kind quasi mit. Das heißt, der Mensch, der jetzt über Rot geht oder schönartig wartet, ob grün wird zum Beispiel. Genau, ne? gutes Beispiel, ja. Ja, genau. Das finde ich ein gutes Beispiel. Das denke ich so oft, wenn man an der Ampel steht und es kommen keine Autos, es ist rot. Und man ist vielleicht dann irgendwie doch geneigt, mal schnell rüber zu gehen. Aber wenn da Kinder stehen, zieht man diese Kinder mit und ist ein schlechtes Beispiel. Hast du aber da finde ich, ist es an den Eltern auch, dem Kind zu sagen, guck mal, das ist jetzt aber nicht gut. Genau, weil genau. Ja. Ich sage auch meinen Kindern immer, wir sind größer, ja, uns sieht man leichter, euch sieht man gar nicht. Mhm. Aber nochmal auf die Grundfrage zurückzukommen. Genau, ja. Das würde ja bedeuten, wenn du sagst, ich verzichte ganz auf wegen meiner Kinder verzichte ich auf Beziehungen, würde das ja bedeuten, dass du ein einsames Leben führst. Und das ist auch wieder nicht gut für die Kinder, wenn du frustriert und einsam in dein Leben fristest. Das denke ich ja auch auf der anderen Seite, dass man das oder eine Mutter oder ein Vater, kann ja auch sein, wenn der nicht glücklich ist oder sie, dann sind die Kinder das auch nicht, weil die spüren das ja auch. Also ich habe jetzt auch eine sehr tiefe Bindung zu meinen Kindern. Ja. Die merken sofort, wenn ich traurig bin und die merken auch sofort, wenn ich auf Schabernack aus bin. Genau. Also daher deswegen auch mein Hin- und Her-Gefühl, ob das jetzt so in Ordnung ist, weil die auch echt wirklich sehr stark spüren, wie ich empfinde. Mhm. Ich finde, wenn du dich jetzt in einen Menschen, in einen Mann neu verliebst, dann verlieb dich und integriere die Kinder mit in deine neue Liebe hinein und sie sollen ihn kennenlernen als deinen neuen Freund. Hoffen wir, dass es lange hält. Wenn es nicht lange hält, dann hält es halt nicht lange. Dann hält es halt nicht lange und die Kinder erleben, dass so eben das Leben auch stattfindet. Gut. Dann ist also sollte man eigentlich einfach nur drauf achten, dass der Streit halt nicht so arg ausartet vor den Kindern, aber die dürfen halt auch die Gefühlsregung dann kriegen und auch Partner. Okay. Ja, finde ich schon. Wie ist das denn? Hast du Freundinnen, die in der gleichen Situation sind wie du und die sich auch sicher? Gar nicht. Nein. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das irgendwie nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin da ein bisschen anders. Ich kenne so viele Übermütter. Also ich habe natürlich auch Kontakt zu Müttern, auch mit gleichaltrigen Kindern. Mhm. Kontakt ist schon da. Mhm. Wir gehen auch mal auf den Spielplatz zusammen, aber jetzt nicht regelmäßig. Mhm. Ja, ich wollte wissen, ob die auch solche Gedanken haben, sich damit beschäftigen. Darüber rede ich nicht. Ach so. Ich rede da selten darüber. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch, was das angeht. Ja. Also im Moment hast du keinen Geliebten? Doch. Doch. Ja, und die Kinder kennen den auch. Ach so. Die wissen auch, dass wir verliebt sind ineinander. Seit wann hast du ihn? Seit so, sagen wir mal, 1,5-2 Monate. Ganz frisch noch. Ja, ganz Jessie, frisch. Jessie, dann Gratulation und genieß deine Liebe. Ja, ist auch schön, ja. Alles Gute wünsche ich. Dann dir auch alles Gute. Danke, Jessie. Auch wenn du nach Berlin ziehst, ne? Ich bin noch nicht ganz. Ja, ich überlege, dass wenn die Sendung vorbei ist, nach Berlin zu gehen. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Es ist schade, dass du aufhörst. Ich würde es selber nehmen. Aber dann natürlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Glück. Das, danke, was du schon anderen Menschen gebracht hast, an Glück wünsche ich dir noch dreimal mehr. Sehr freundlich. Vielen Dank, Jessie. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, auch. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.29 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema vorstellen. Am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema der Sinn des Lebens. Das ist eine Frage, die wir uns ja alle schon mal gestellt haben. Was ist der Sinn unseres persönlichen Lebens und was ist der Sinn des Lebens an sich? Warum ist die Welt da, die Erde da? Warum ist das Universum da? Warum bin ich da? Wie ist es bei euch? Was ist der Sinn eures Lebens? Vielleicht Gutes zu tun, Kinder aufzuziehen? Sagt ihr, mein Lebenssinn ist einfach nur Fun, Spaß zu haben? Vielleicht ist der Lebenssinn bei euch, euren Glauben zu leben. Oder ganz einfach Karriere zu machen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will einfach erfolgreich sein, das ist der Sinn meines Lebens. Oder gehört ihr zu der Fraktion, die sagen, ich kann hier keinen Sinn drin sehen. Wir sind ja einfach irgendwie reingeboren und sterben dann auch wieder weg und das war's dann. Es gibt keinen Sinn. Darüber möchte ich sehr gerne mit euch reden, mit auch dieser sehr persönlichen Frage, was ist für euch der Sinn des Lebens? Wie seht ihr das? Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Sinn des Lebens, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und hier geht es weiter mit Niki. Niki ist 59. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Liebe Niki, grüß dich. Grüß dich auch, Domian. Um was geht's bei dir? Ich bin seit vorgestern unglücklich verliebt. Ach du lieber Gott. Ja. Seit vorgestern? Seit vorgestern, ja. Was ist passiert? Es ist, also ich bin verwitwet seit fast 4 Jahren und ich habe vor 5 Jahren per E-Mail einen ganz entfernten Verwandten kennengelernt. Das heißt, wir haben uns über die Familienforschung kennengelernt. Mhm. Er lebt in Australien und von daher war bis jetzt kein persönlicher Kontakt möglich. Er ist 8 Monate vor mir verwitwet, also seine Frau ist vor fast 5 Jahren gestorben. Wir haben uns dann auch per E-Mail so ein bisschen durch diese Zeit durchgeholfen. Mhm. Und zurzeit ist er in Deutschland. Er ist am Dienstag in Deutschland angekommen, besucht seine Familie hier im Nachbarort, seine Mutter, hat seine beiden Kinder mitgebracht. Also er wird jetzt 57, hat noch relativ junge Kinder, 15 und 18. Wie nah bist du denn mit ihm verwandt? Also nicht nah, also nein, seine Urgroßmutter und mein Urgroßvater waren Bruder und Schwester. Ah ja, okay, gut. Also das ist schon recht weit, sag ich mal. Aber da wir den gleichen Familiennamen erforschen, haben wir uns darüber entdeckt halt. Mhm. Ja. Und wir haben uns am Samstag persönlich kennengelernt und haben dann von Samstag bis Sonntag die Zeit miteinander verbracht. Noch eine kurze Frage. Die Familie, die er jetzt besucht hat, kanntest du die auch schon? Nein, die kannte ich auch nicht. Er besucht seine Mutter und die habe ich auch am Samstag kennengelernt. Ja. Okay, dann erzähl mal weiter. Ja, und ich habe mich jetzt dummerweise in ihn verliebt, was ich nicht wollte. Also ich habe vorher schon gedacht, wenn das passiert, ich hatte diese Befürchtung, weil ich ihn ja seit 5 Jahren aus den E-Mails kenne. Was heißt denn jetzt? Ich habe mich jetzt in ihn verliebt. Ja, weil ich ihn ja am Samstag erst persönlich getroffen habe, das erste Mal. Und war dieses Gefühl des Verliebtseins denn nicht schon all die Jahre irgendwie so da durch euren schriftlichen Kontakt? Ja, darum hatte ich die Befürchtung, dass es passieren könnte. Hattet ihr denn in der Zeit auch mal telefoniert früher? Telefoniert haben wir nicht. Wir haben versucht, in diesem Jahr vor kurzem, also bevor er wusste, dass er jetzt nach, oder als er wusste, dass er jetzt nach Deutschland kommt, haben wir es über Skype versucht, aber die Verbindung war nicht sehr gut. Wir haben also wirklich nur Fotos und Schriftverkehr miteinander gehabt. So, jetzt hast du ihn gesehen und es hat eingeschlagen. Ja, genau. Und er wird zurückgehen nach Australien in 2 Wochen. Seine Kinder sind auch hier und er hat mir auch erzählt, dass er hat also in Australien Dates gehabt und ich auch hier in Deutschland und ja, seine Kinder wollen keine Dates, sie wollen keine neue Partnerin an seiner Seite und ich habe die Kinder ja jetzt am Samstag und auch am Sonntag kennengelernt und sie sind mir auch so ein bisschen eiskalt begegnet. Also im Grunde genommen ist die ganze Sache aussichtslos. Okay, lassen wir die Kinder mal außen vor. Die sind, was hast du gesagt, 15 und? 15 und 18. 15, 18, okay, lassen wir die mal außen vor. Wichtig ist ja, wie ist er dir gegenüber aufgetreten? Was glaubst du, was mit ihm innerlich los ist? Also ich habe die Vermutung, dass es ihm ähnlich geht seit gestern Mittag, seitdem ich ihn wieder zu Hause bei seiner Mutter abgeliefert habe. Schreiben wir uns Nachrichten über WhatsApp und er schreibt mir auch, dass er mich vermisst und dass die Zeit jetzt für ihn auch langweilig ist ohne mich. Ja, ich schreibe ihm Ähnliches. Wir haben weder ausgesprochen noch geschrieben, ich habe mich in dich verliebt, aber diese Sachen wie ich vermisse dich oder er hat mir heute geschrieben, dass seine Mutter gerade versucht, ihn zu belehren, dass ich die Frau wäre, die er doch nun heiraten sollte. Hast du guten Eindruck gemacht bei der Frau Mama? Ja, ich denke, ich habe bei seiner Mutter gepunktet, ja. Aber bremsen dich jetzt nur die Kinder? Bitte, das habe ich jetzt nicht. Bremsen dich jetzt nur die Kinder ab oder was ist es? Ja, mich bremsen natürlich die Kinder ab. Weil er hat mir auch von einem Date erzählt in Australien. Das ist durch die Kinder in einer Katastrophe geendet. Und ich kann mir das, nachdem ich sie kennengelernt habe, auch gut vorstellen. Ja, und weil wir nicht die Möglichkeit haben, uns näher kennenzulernen. Ich glaube, es ist über diese Distanz. Ich meine, Australien liegt auf der anderen Seite der Weltkugel. Da fliegt man nicht mal eben hin wie nach Spanien oder so. Mhm. Das ist in der Tat ein großes Problem, diese Distanz. Mhm. Ich würde mal sagen, die Kinder, die sind 15 und 18. Mhm. Da ist es normal, da ist es, ich finde, ich muss der Vater so mit den Kindern reden und sie überzeugen, dass sie ihm sein Leben lassen. Mhm. Die Mutter ist 5 Jahre tot. Mhm, ja. Bei allem Verständnis dafür muss auch den Kindern gelegen sein, dass es ihrem Papa gut geht und dass der Papa sich vielleicht glücklich fühlt. Das muss er lösen. Und ich vermute mir auch, je älter sie werden, desto gelassener werden die Kinder. Ja. Aber die Distanz ist in der Tat ein großes Problem. Bist du hier in Deutschland noch beruflich gebunden? Ich arbeite nur noch an einem Tag in der Woche. Ja. Wie bist du, wie stehst du finanziell da? Gut, ich kann mir das erfüllen, was ich möchte. Das heißt, du könntest auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal öfter nach Australien reisen? Ja, das wäre so nicht das Problem, aber ich habe schreckliche Flugangst. Ach du lieber Gott, das auch noch? Ja. Ja. Ich glaube, da musst du dann durch. Ja. Da musst du dich vorher mit dem Arzt besprechen, dass du irgendwelche Beruhigungsmittel nimmst. Da gibt es ja diverse Pillchen. Ja, das mache ich auch. Also ich reise ja, man kommt ja sonst nirgendwo hin. Mhm. Und wenn ich Fernreisen mache, dann nehme ich auch jedes Mal eine Schlaftablette. Ach, okay, du hast Erfahrung damit schon. Ja, natürlich. Mhm. Mensch, Niki, ich würde das jetzt nicht erstmal so negativ sehen. Ich finde interessant, dass er viele Signale sendet, dass er offensichtlich auch sehr an dir interessiert ist. Mhm. Und wenn er dir sowas schon schreibt, dass seine Mama das gesagt hat, sagt das auch ganz viel aus. Dann würde man das nicht schreiben, wenn man das nicht selbst auch irgendwie so schön findet, die Idee. Ja. Ich versuche mir das natürlich auch so hinzubiegen, dass er das deshalb schreibt, aber ich weiß nicht mehr, ob ich einen klaren Kopf habe, das realistisch zu sehen. Also das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, klingt von seiner Seite aus, finde ich, positiv. Mhm. So als ganz fremden Menschen, dem du das erzählst. Das mit den Kindern ist ein Problem, das nehme ich ernst, das muss man ernst nehmen. Mhm. Wann geht er zurück? Am 7. Juli. Okay. Mhm. Könnt ihr euch denn vorher nochmal treffen, alleine? Wir treffen uns eventuell, das steht aber auch noch nicht fest, am 2. Juli nochmal. Mhm. Weil er bis dahin auch, ist ja klar, er kommt so selten nach Deutschland. Er war das letzte Mal hier vor 5 Jahren. Wir haben uns da gerade verpasst. Also wir haben uns gerade kennengelernt, als er schon wieder unterwegs war nach Australien. Und er hat natürlich jetzt hier auch einige Verpflichtungen, Leute zu besuchen. Ja, ja. Aber wenn das jetzt einmal klappt, wäre das gut. Und je nachdem, wie dieses Treffen verläuft und wenn die Stimmung gut ist und du das Gefühl hast, dass er dir zugetan ist, würde ich ganz schnell meine nächste Australienreise planen. Aber nicht bei ihm wohnen, sondern im Hotel. Ja. Ich habe halt nur die Angst davor, dass es überhaupt keine entspannte Reise wird wegen der Kinder. Ich hatte mir das auch überlegt, aber ich denke, das könnte sehr stressig werden. Ich finde, das muss er handeln. Da muss er auch auf den Tisch hauen. Das geht doch nicht an. Wie gesagt, die Mutter ist 5 Jahre tot. Ja. Was ist er denn für ein Typ? Ist er eher ein weicher Typ? Das kann ich gar nicht so sagen. Weich, ja gut, seinen Kindern gegenüber. Mhm. Wer ist nicht seinen Kindern gegenüber weich? Das kann ich schon verstehen. Ansonsten ist er schon sehr offen und ich denke auch, dass er weiß, was er will. Aber dass er halt, weil er denkt, die Kinder haben jetzt schon die Mutter verloren und das ist ja auch nachzuvollziehen, möchte er ihnen jetzt auch nicht noch den Vater nehmen oder will nicht, dass sie das Gefühl haben, dass dass man ihnen den Vater nimmt. Ja, ja, aber genau das Gefühl muss er ihnen geben, dass sie ihren Vater nicht verlieren, wenn der Vater eine glückliche Beziehung führt. Mhm. Wie auch immer, Niki, ich würde hinfahren. Mhm. Auch wenn es vielleicht kompliziert wird und von Anfang an nicht klar ist, wie sich das entwickelt. Aber ich würde hinfahren. Welche Alternative hast du? Keine. Oder unglücklich sein und versuchen, ihn zu vergessen. Ja, und hier in irgendwelchen, ja, genau. Nein, da musst du jetzt, agieren. Ihr müsst agieren. Mhm. Ja. Vielleicht ist es ein etwas beschwerlicher Weg, aber vielleicht, und ich wünsche euch das sehr, kommt ihr im Glück an. Ja. Ja. Liebe Niki, ja. Ich drücke die Daumen. Ich danke dir. Sehr gerne. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der Sinn des Lebens, unser Thema übermorgen. Was ist für euch der Sinn des Lebens? Euer persönlicher Lebenssinn. Könnt ihr das sagen? Und was glaubt ihr überhaupt, was das Leben, was unsere Existenz für einen Sinn hat? Hat diese Existenz einen Sinn oder ist sie eine bloße Zufälligkeit der Natur? Ihr könnt euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de, denn das ist unser Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Raimund, 52. Guten Morgen, Raimund. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Raimund. Schön, dass du da bist. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, ich habe also folgendes Problem. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet und habe mich im Februar von meiner Frau getrennt. Du hast dich getrennt. Warum? Ich habe mich getrennt. Also ich habe also 4 Kinder im Alter von 13 bis 24 Jahren. Mhm. Nachdem mein Jüngster geboren wurde damals, hat meine Frau sich total verändert. Also es ging los, dass sie anfing, mich zu schlagen, rumzuschreien und Terror zu machen, ohne dass ich irgendwie, also ich habe nichts gemacht. Ich habe nie geschlagen zu Hause, ich habe nie getrunken und ich habe mir immer Gedanken gemacht, was habe ich falsch gemacht oder was habe ich gemacht? Mhm. Aber ich habe nichts falsch gemacht und meine Kinder bestätigen mir das heute auch. Du hast nichts gemacht. In welchen Situationen ist sie denn so ausgerastet, deine Frau? Einfach so, plötzlich. Also letzte Situation, das war am 30. Dezember, dass sie dann auf einmal, ich ging die Treppe runter, sie ging hoch, da hat sie mich dann getreten und eine Wasserflasche in den Rücken geschmissen. Ich wusste nicht mehr, was überhaupt los war. Und dann am 31. morgens hatte ich, alle mussten irgendwo hin, hatte ich irgendwie ein Blackout und habe dann versucht, mich umzubringen. Mhm. Was hast du gemacht? Bin dann anschließend, bitte? Was genau hast du getan? Ja, ich habe mir die Polster dann aufgeschnitten. Wo? Bei euch in der Wohnung? Ja, nein, ich bin in die Garage gegangen. Mhm. Naja, und dann hat versucht, ein Freund von mir, auch Fernfahrer, der war zu der Zeit in Irland, hat mich angerufen. Ich bin nicht ans Telefon gegangen und das war für ihn wohl irgendwie Grund genug, seine Frau anzurufen in Deutschland. Und sie hat dann Polizei angerufen, weil er das gar nicht kannte, dass ich nicht ans Telefon gehe. Hat er aber gut reagiert, dein Freund. Ja, ich bin auch heute noch ihm sehr dankbar. Auf jeden Fall kam dann Krankenwagen und Polizei und naja. Wo war denn deine Frau, während du in der Garage das gemacht hast? Die war einkaufen und die Kinder waren auch alle unterwegs. Das heißt, die Polizei ist dann in deine Garage gekommen? Nein, die wollten ins Haus rein und dann hat mich wohl jemand gehört, dass ich in der Garage war und dann sind sie da reingekommen halt. Wie kann man dich hören, wenn du mit aufgeschnittenen Pulsadern da liegst oder sitzt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr genau an alles erinnern. Ich weiß nur noch, wie ich dann anschließend in die Armeeausstellung aus Osnabrück gebracht wurde. Mhm. Und dann saß dort der Chefarzt und ein Richter und dann wurde mir nur gesagt, ich müsste mich jetzt für 2 Wochen verpflichten, hier zu bleiben. Mhm. Oder der Richter würde einen Beschluss verfassen. Mhm. Mhm. Dann habe ich mich also verpflichtet für 2 Wochen und bin aber dann nach den 2 Wochen habe ich zu den Ärzten gesagt, ich bleibe so lange, bis die meinen, also dass es mir so gut geht, dass ich wieder raus kann. Mhm. War dann etwas über 6 Wochen da. Ja. Und nach den ganzen Gesprächen mit der Psychologin und alles Was aber rauskam, war, dass ich auf keinen Fall wieder in dieses Haus zurück sollte. Hat deine Frau dich während dieser Zeit in der Klinik besucht? Nein, nein, nein. Meine Kinder ja, aber meine Frau nicht. Gar nicht? Es gab auch keinen Anruf oder eine SMS oder irgendetwas? Nein, nein, nein, nein, gar nichts, gar nichts. So, das bedeutet, also du hast... Sie spricht auch heute noch nicht mit mir. Alles, wenn sie irgendwas will oder so, macht sie das immer über meine Kinder. Dann hast du dich im Februar von ihr getrennt. War sie damit einverstanden, dass du dich trennst? Also was, ich habe noch nie, also bis jetzt noch nicht gehört, dass sie da nicht mit einverstanden war. Achso, ihr habt gar nicht miteinander gesprochen? Nee, nee, nee, nee. Ich habe meiner ältesten Tochter gesagt, ich will ja nicht, dass meine Kinder irgendwelche Nachteile haben, dass ich nur die Miete und dann halt eben noch 400 Euro für mich haben wollte. Mhm. Das Problem ist bei dem ganzen... Wie, habe ich nicht verstanden? Du willst die Miete? Nee. Ja, ich nur, dass ich meine Miete bezahlen kann. Ach so. Und 400 Euro zum Leben. Ach so, und den Rest deines Gehaltes willst du weggeben an die Familie? Bis jetzt ist das so, ja. Ja, okay. Mhm. Ich meine, ich möchte das auch, weil meine ich weiß, dass das eben für meine Kinder ist. Du bist nie wieder in das Haus gegangen? Nein. Und nein. Ich frage es nochmal, du hast auch dann nie wieder seit diesem Vorfall mit deiner Frau Aug in Aug dich unterhalten? Nee, nee, nie wieder. Und wenn ihr jetzt mal Kontakt habt, wie ist der Kontakt? Also bisher immer nur über die Kinder. Nur über die Kinder, also immer noch ich kein... Ich habe schon ein paar Mal versucht, sie anzurufen, aber sobald sie meine Nummer sieht, sie nimmt einfach nicht ab. Was ist denn mit deiner Frau los? Was glaubst du? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nur meine Überlegung ist jetzt, ich habe das Problem, ich würde mich gerne scheiden lassen. Mhm. Jetzt habe ich natürlich Angst, weil meine Kinder, mit der Trennung waren meine Kinder einverstanden, weil selbst meine Jüngste hat gesagt, dass sie es besser findet, weil dann der Stress zu Hause nicht mehr ist. Die Kinder haben ja alles mitbekommen. Ja, aber die Kinder haben auch mitbekommen, dass ich eigentlich nie was gemacht habe. Deswegen habe ich zu meinen Kindern eigentlich einen sehr guten Kontakt. Ich muss dir mal zwischendurch sagen, Raimund, dass ich deine Entscheidung sehr gut finde, dass du da in der Klinik geblieben bist. Und ich finde auch deine Entscheidung ausgesprochen gut, dich getrennt zu haben von der Frau, dass du diesen Weg jetzt bisher so gegangen bist. Das finde ich gut. Das war das einzig Richtige und Vernünftige, was du tun konntest. Und jetzt willst du dich scheiden lassen. Ja, ich möchte mich entscheiden lassen, weil ich jetzt, ich denke auch jetzt ein bisschen weiter, weil ich denke, ich bin ja 27 Jahre verheiratet. Wenn ich jetzt selbst nur auf dem Papier verheiratet bleibe, dass ich irgendwann mal später, wenn ich in Rente gehe, irgendwie mehr Probleme habe, dass ich dann, ich meine, ich möchte jetzt nicht, dass das so klingt, als wenn ich schlechter Mensch bin, aber ich gönne meiner Frau das ja alles, aber Du musst einfach klare Verhältnisse haben. Ja, und die Rente, ich meine, ich müsste ja für die ganzen Jahre, die ich verheiratet bin, müsste ich die Rente an ihr abgeben. Mhm. Ja, und was ich jetzt nicht verstehe, dass meine Frau, die ist 10 Jahre jünger wie ich, also die ist 42, hat bisher nie gearbeitet und hat immer gesagt, wenn ich mal gefragt habe, ob sie ein paar Stunden arbeiten kann, das ist nicht mein Job. Du bist dafür zuständig, dass das Geld reinkommt. Na gut, sie hat ja die Kinder, sie hat ja auch die Kinder großgezogen. Ja, das erkenne ich auch an. Das ist ja auch wunderbar, dass sie das gemacht hat. Aber jetzt ist so eine Zeit gekommen, wo du meinst, jetzt könnte sie auch mal ein bisschen was machen. Ja, weil die Kinder ja nicht mehr, nicht mehr klein sind. Die könnte ja ein paar Stunden, könnte sie ja schon arbeiten. Hast du dich ja mit einem Anwalt mal zusammengesetzt? Nee, noch nicht. Rate ich dir dringend. Weil meine Frage ist, ich weiß auch nicht, wie meine Kinder reagieren würden, wenn ich mich scheiden lasse. Da habe ich wahnsinnige Angst vor, das Letzte, was ich möchte, ist, den Kontakt zu meinen Kindern zu verlieren. Ja, aber so wie du es gerade geschildert hast, sind die Kinder ja letztendlich auf deiner Seite. Und wenn du das richtig... Ja, sie besuchen mich regelmäßig. So. Und ich habe da... Und dann kannst du, du hast guten Kontakt, sie besuchen dich regelmäßig. Das heißt, wenn du dich entschieden hast und auch die Begründung auf den Tisch legst, dann kannst du ihnen das ja richtig, richtig erklären und ihnen auch das nahe bringen. Ich glaube nicht, warum sollten die Kinder da etwas gegen haben? Wenn etwas so kaputt ist, dann ist es doch folgerichtig, dass man da wirklich dann auch eine ganz klare Trennlinie zieht, eine Trennung vollzieht. Und wie das denn finanziell alles geregelt wird, das weiß ich nicht, aber das sind ein paar. Ich würde ja nicht mal auf mein Mindestsatz bestehen. Ich würde ja, wie jetzt auch, ich würde ja nur das, was ich wirklich brauche. Ich meine, ich bin Fernfahrer. Ich bin also wirklich nur alle zwei Wochen zu Hause. Ich brauche nicht allzu viel. Also ich würde wirklich, ich würde ja auch das meiste in meiner Familie geben. Ja, aber wie gesagt, was du geben musst, das wird ja der Anwalt sagen, wie das geregelt wird. Da gibt's ja klare Gesetze, wie das funktioniert. Mach es, Raimund. Ich ermutige dich dazu, mach es. Und erkläre es deinen Kindern. Und ich bin fast sicher, so wie du es schilderst, dass die Kinder sagen, wenn der Papa, klar, dann ist es halt so, wie es ist. Mann, oh Mann, das ist aber eine Geschichte. Ich sag mal, im Januar, Anfang Januar oder so, wäre meine Frau auf mich zugekommen oder so, oder ich glaube, ich hätte das alles nochmal, ich hätte gesagt, okay, wir versuchen es nochmal. Ja. Aber nach den zwei Wochen, ich wollte da nicht weg. Mhm. Ich habe zu den Ärzten gesagt, ich bleib so lange, bis sie sagen, dass die mich entlassen. Ja, das war genau die richtige Entscheidung. Und die Gespräche allein schon mit der Psychologin und so, das war für mich. Lieber Raimund, also ich kann dir gerne wie ein anderer Mensch. Ja, glaube ich. Ich kann dir auch gerne auch meine noch. Arbeit. Ich kann dir auch ich gerne. So viel Arbeit. Ja, ich kann dir. Ich habe so viel. Entschuldigung. Ich kann dir auch gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Jetzt, das kann ja nicht schaden. Nee, schaden nicht, nein. Gut. Da machen wir das mal so, dann ruft die Heike dich an. In der anderen Sache aber rate ich dir dringend, einen Rechtsanwalt zu suchen. Wenn da irgendwie Probleme sind, kann die Heike dir sicher auch gleich noch ein paar Infos an die Hand geben. Okay? Okay, danke. Alles Gute wünsche ich und ich finde gut, wie du dich bisher verhalten hast. Alles Gute und viel Glück. Okay. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit der Karin. Und die Karin ist 69. Guten Morgen, Karin. Nein, ich bin 62. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ja, macht nichts. Hier steht 69. Dann ist Nein, ein Fehler 62. Passiert. Liebe Karin, um was geht's bei dir? Ja, wir haben schon mal vor 17 Jahren zusammen telefoniert. Ach du lieber Gott, das ist lange her. Das ist lange her, ja, so lange gucke ich auch schon. Ja. Und da hatte ich erzählt gehabt, dass ich einmal geschieden bin und zweimal verwitwet bin. Einmal mit 39 Jahren, einmal mit 43 Jahren. Mhm. Und da ging es mir sehr schlecht. Mhm. Und da hast du mir eigentlich auch viel Mut zugesprochen. Und nun wollte ich eigentlich nur mal erzählen, dass ich danach eine Zeitungsannonce gestartet habe. Mhm. Dass sich daraufhin jemand gemeldet hat. Unter 30 Leuten habe ich den ausgewählt. Mhm. Wir haben uns freitags getroffen. Am Sonnabend ist er bei mir eingezogen. Drei Monate später waren wir verheiratet. Das ist ja verrückt. Und wir sind jetzt 18 Jahre glücklich verheiratet. Mensch, Karin, was ist das für eine Geschichte? Ja. Und ich habe einen super Mann gekriegt. Wie kam das denn, dass ihr Verrückten so schnell dann zusammengezogen seid damals? Weil wir waren beide verwitwet und wir haben uns gesehen und ja, es hat einfach gepasst. War auch ein gewisses Risiko. Ja, natürlich. Weil mein Mann hat alles aufgegeben, hatte ja eine eigene Wohnung, ich hatte ein Haus. Mhm. Und er ist dann zu mir gezogen und es war natürlich, ja, für mich und wie auch für ihn, ne? Nochmal zur Klärung, da warst du wie alt und wie alt war er? Er war 49, ich war 44. Wie ganz junge Verliebte, ne? Sofort ja, gesehen es hat und einfach Klick gemacht. Ja, das ist ja eine tolle Geschichte. Und dann so gut jetzt zusammengelebt, 17, ja, 18 Jahre. Also wir harmonieren so toll zusammen und der tut alles für mich, also... Ich war in der Zwischenzeit, danach hatte ich dann mal psychische Probleme. Ich hatte Angst- und Panikattacken. Mhm. Da hat er so toll zu mir gestanden. Und auch heute noch, wenn das immer mal wieder durchkommt, also er ist immer für mich da. Du hast dann ja damals eine schwere Zeit gehabt davor. Ja, und vor allen Dingen muss ich sagen, ich war ja nun schon dreimal verheiratet. Und das erste Mal war ich mit so einem notorischen Fremdgänger verheiratet. Mhm. Die zweite Ehe, wo der Mann mit 39 Jahren verstorben ist, Der hat mich geschlagen. Mhm. Das war also auch nicht so toll. Mhm. Und die dritte Ehe war, das war zwar ein ganz lieber, aber wie gesagt, der war Alkoholiker. Dann und ja, und jetzt, wie gesagt, hat das dann also das so toll gepasst. Dann hast du es jetzt aber wirklich verdient, dass du einen tollen Mann gefunden hast. Ja. Was hat dir denn damals, als du ihn dann gesehen hast, spontan so gut an ihm gefallen? Ja, eigentlich, ja, irgendwie, erstmal natürlich geht man nach dem Aussehen. Mhm. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass wir eine Wellenlänge hatten. Mhm. Na, also, und wie gesagt, wir haben auch beide, haben wir, sagen wir heute noch, dass wir eigentlich so ein bisschen an unsere verstorbenen Ehepartner, die sehen sich ziemlich ähnlich. Ich sehe aus wie seine verstorbene Frau, mhm, und er sieht aus wie mein verstorbener Mann. Also so eine gewisse Ähnlichkeit ist darüber genommen. Ja, ja, ja, ja. Mensch, Karin, Gratulation. Aber unter 30 Männern habe ich ihn ausgesucht, ne? Wie hast du den, wie war das damals mit dem Aussuchen? Wie hast du da Bilder vor dir liegen? Ja, du kriegst dann quasi über Chiffre, wird das ja gemacht, und dann kriegst du einen Briefumschlag zugeschickt, wo die Männer sich dann, wo die Männer schreiben und schicken ein Bild mit, und dann kannst du über Chiffre wieder zurückschicken. Mhm. Da, ja, da ist die erste Entscheidung schon getroffen worden anhand der Fotos, ne? Ja, genau, richtig. Verrückt, wie das Leben so spielt, ne? Ja, es ist eigentlich. Und ist, wir haben schon gesagt, wir hoffen, dass der liebe Gott uns jetzt noch schenkt, dass wir wirklich dann mal die Silberhochzeit erleben. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ja. Das ist eine tolle Geschichte, Karin, und völlig verrückt. Und ich freue mich sehr, dass du nach 17 oder 18 Jahren nochmal angerufen hast und mir das jetzt erzählst. Und es tut mir leid, dass du aufhörst, weil, wie gesagt, 18 Jahre gucke ich dich schon. Ja. Mir wird ganz schön was fehlen. Aber ich gönne dir natürlich auch das, dass du dann mal nicht mehr nachts arbeiten musst. Also das ist ja für mich und mein Leben auch absolut eingebrannt, dann in der Nacht um 1 Uhr zu arbeiten und hier zu sitzen. Ja. Und das wird für mein Leben eine große Umstellung sein, wenn das dann nicht mehr so ist und sicher vielleicht für einige Aber Zuschauer auch. Aber ich habe dich schon immer im Urlaub vermisst, und da sage ich, wie wird das erst werden, wenn er dann gar nicht mehr da ist. Naja, jetzt sind wir auch nochmal in den Sommerferien, aber dann geht's ja ganz normal weiter bis zum 16. Ja. Kann ich dann noch ein Autogramm von dir bekommen? Sehr, sehr gerne, Karin. Da legst du gleich nochmal auf, und dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, aber schön, dass ich dich nochmal sprechen konnte. Das freut mich auch, und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und schöne Grüße an deinen Liebsten. Ja, das werde ich tun. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein ganz kurzes Gespräch mit Alexandro, 37. Guten Morgen. Guten Morgen. Lieber Alexandro, weswegen rufst du an? Nun ja, ich bin jetzt mit einem Lebenspartner zusammen seit einigen Jahren. Mhm. Und ich habe mich jetzt geoutet seit 11 Jahren. Und meine Familie findet das halt nicht so gut. Und mein Vater und meine Mutter haben mich jetzt von zu Hause, die Tür, die haben gesagt, ich darf nicht mehr nach Hause kommen. Ach du je. Du bist eine, du klingst wie ein Italiener, stimmt das? Ich bin Spanier, nein. Kroatier? Nein, Spanier. In Spanier, entschuldige. Okay. Ja, mach das. Mhm. Das heißt, die Eltern haben dich vor die Tür gesetzt, sozusagen. Ja. Wir sind schon ein bisschen älter, also mein Vater ist 71. Mhm. Und der versteht das nicht. Warum? Ich habe auch extra 11 Jahre gewartet. Ich bin mit diesem Mann 11 Jahre zusammen. Aber warum hast du so lange gewartet, Alessandro? Weil ich Angst hatte vor meinem Vater. Was hätte er tun können? Mhm. Damals noch viel schlimmer. Damals habe ich noch zu Hause gewohnt. Und die denken, das ist mein Geschäftspartner. Die haben zusammen einen Laden nehmen können. Mhm. Und die denken, das ist mein Geschäftspartner. Aber in Wirklichkeit, das war halt mein Lebenspartner. Wer hat denn jetzt heftiger reagiert? Die Mutter oder der Vater? Die Mutter. Die Mutter sogar? Mhm. Hast du Geschwister noch? Ja, ein Bruder. Wie reagiert der? Der ist positiv. Ist das jetzt endgültig mit den Eltern? Bis jetzt ja. Das tut weh, ne? Das tut sehr weh. Und mir ist es unbegreiflich, dass Eltern so reagieren können. Unbegreiflich. Leben die Eltern in Deutschland? Die leben auch in Köln. Die wohnen auch in Köln. Ja. Aber Alexandro, es war das Richtige, was du gemacht hast. Du bist ein Kerl von 37, da musst du endgültig zu deiner Sexualität stehen. Genau. Ich bin mit 25 mit denen zusammengekommen, mit 26 richtig. Mhm. Das ist schon. Ja. Gut, dass du es gemacht hast. Und ich wünsche dir von Herzen, dass deine Eltern doch wieder den Weg zu dir finden. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich möchte dich aber nicht so abfertigen. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Danke. Okay. Alles Gute. Tschüss, Alexander. In der Technik, Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaf gut.